lustig lachen. Wie will ich lustig lachen, wenn alles durcheinander geht? Wie will ich lustig lachen? Wie will ich lustig lachen? Wie will ich lustig lachen? Wenn alles durcheinander geht. Wenn selbst der Fels nicht sicher steht, wenn selbst der Fels nicht sicher steht, und wenn die Dächer krachen, und wenn die Dächer krachen, so will ich lustig lustig lachen. Wie will ich lustig lachen, wenn alles durcheinander geht? Wenn selbst der Fels nicht sicher steht, wenn selbst der Fels nicht sicher steht. Und wenn die Dächer krachen, so will ich lustig lachen, will ich lustig lachen, lustig lachen.